Rücklichtkammer brüllt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Heißt das akustische Chaos, das zurzeit bei Teens und Twents mega in ist. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Techno-Fans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Was hier aus dem Lautsprecher knallt, schaffen die Hörorgane nicht mehr. Der infernalische Lärm geht direkt und ungefiltert in Kleinhirn und Rückenmark. Eine gespenstische Szenerie.